Es war ein roter Mann, der fällte einen roten Baum und baute eine rote Kirche. Der Pfarrer war auch rot, auch die Leute waren rot und... Auch die Seite waren... und schaukelten schwarze Haufen. Und er schlug einen grauen Weg ein.